Wir haben 22.13 Uhr. Das ist also der Rollergirl Remix von Alex Christensen, das er ja mal hier telefonisch angekündigt hat. Von der Bloodhound Gang. Ja! Jetzt kommt's gleich ganz dick. Ich hatte mich schon zu früh gefreut, Nachtschwärmer. Er ist hier. Ratet mal, wer vor euch steht. Der Sultan des Schweißes? Ganz genau, du dumme Nuss. Ja, Peggy, das ist dein Mann. Der Mann, den kein Deodorant zähmen kann. Grüß dich, mein alter Freund und Schuhverkäufer. Liegt es an mir oder riecht es hier wirklich nach Schweißfüßen und Billig-Deo? Du reißt dich jetzt hier zusammen. Und wann kommen die barbusigen Tanten her? Für dich überhaupt nicht. 22 Uhr und nur bei Unstop Radio. We'll be right back. Auch super stark, Mark van Linden. Oh, 23.20 Uhr, wir haben jede Menge deutsche Wetterspezialisten. Jetzt bin ich gelandet bei der Jeanette in Rastatt. Hallo Rastatt, hallo Jeanette. Hallo Charlie. So, jetzt wollen wir hören. Ja, also ich habe Falco, habe dreimal Nina, Trio, Sukero bin ich mir aber nicht sicher. Zweimal Markus, Geier, Sturzflug, Spider-Mörsig, was noch? Super, das reicht mir. Danke sehr. Super. Die Jeanette hat gewonnen, sie ist die deutsche Wetterspezialistin. So, Langschwander, das sind jetzt die Bad Habit Boys. Weekend, da haben wir schon ein paar Mal was gehört, habe ich schon ein paar Mal gebracht. Und das hier ist der Woody von Aiden Remix. Radikal Mix nennt sich das. Die ziehen ja das Weekend so in die Länge. Ich probiere selber mal. Weekend.